Teil 2. Die Chancen. Informatik. Programme, die sich selbst erschaffen. Inmitten der pulsierenden Straßen von San Francisco und umgeben von den Wolkenkratzern der Stadt liegt das Moscone Center. Die Glasfassaden fangen das kalifornische Sonnenlicht ein und lassen es auf die 70.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche fallen. Namensgeber des Gebäudes war der ehemalige Bürgermeister George Moscone, der den weltoffenen Ruf der Stadt in den 1970er Jahren prägte, bis ihn 1978 einer seiner politischen Rivalen erschoss. Die transparent gehaltene Fassade des Konferenzzentrums soll für den offenen Kurs stehen, den Moscone geprägt hat. Innerhalb der Technologieszene hat das Moscone Center mit seinen langen Hallen und den hohen Decken einen fast mythischen Status erlangt. Hier wurden Produkte und Ideen enthüllt, die unsere Welt verändert haben. Auf dem Gelände hörte die Welt zum ersten Mal von Technologien, die jetzt in unseren Hosentaschen, an unseren Arbeitsplätzen oder an unseren Häusern sind. Apple-Gründer Steve Jobs wählte 1984 das Moscone Center für die Vorstellung des Macintosh-Computers. Im Jahr 2007 stand Jobs wieder auf der Bühne und sagte: "Hin und wieder kommt ein revolutionäres Produkt auf den Markt, das alles verändert." Dann präsentierte er der Welt das erste iPhone. Das Smartphone-Zeitalter begann. Im Juni 2023 ist die Veranstaltungshalle voll. Scheinwerfer tauchen die Bühne in grelles Licht. Mehrere tausend Softwareentwickler tummeln sich im Publikum. Dieses Mal tritt Ali Gozi auf die Bühne und sagt: "Wir erleben eine Revolution." Gozi leitet das Unternehmen Databricks, einen Spezialisten für die Analyse großer Datenmengen. Was er mit Revolution meint, ist ein völlig neuer Ansatz, Daten auszuwerten und Computerprogramme zu schreiben. Was das praktisch heißen soll, wird im Gespräch mit Larry Findsmith deutlich, der wenig später die Bühne betritt. Findsmith leitet den Bereich Technologie und Innovation bei JP Morgan Chase. Das Finanzinstitut ist nicht einfach eine US-amerikanische Großbank. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist es die weltweit größte Bank. Findsmith stimmt der Aussage von Gozi zu. Bislang hätten nur Experten Computerprogramme schreiben können. Dank künstlicher Intelligenz ändere sich das nun. "In diesem Raum sind viele der besten Programmierer der Welt", sagt Findsmith und deutet in den Veranstaltungsraum. "Aber heute kann auch ich komplexe Software schreiben, obwohl ich fast nicht programmieren kann. KI macht das möglich", erklärt er. "Ihr seid die Experten. Aber künftig kann jeder Computerprogramme erschaffen. Das ist revolutionär", sagt der Bankexperte. Der Raum selbst ist in Dunkelheit getaucht, durchbrochen von tausenden kleinen Lichtern, die von den Laptops der anwesenden Computerexperten ausgehen. Ihre Gesichter sind schwach von den Displays erleuchtet. Gemeinsam sind sie die Schöpfer der Technologiewelt, Entwicklerinnen, Forscher und Unternehmerinnen. Die jährliche Messe von Databricks ist das Klassentreffen der Spezialisten für gewaltige Datenmengen. Sie sind eine Elitetruppe unter den Softwareentwicklern, doch in diesem Jahr ist alles anders. Computerwissenschaftler sind die Schöpfer der modernsten KI-Systeme und ausgerechnet die Informatik ist die Disziplin, die als erstes fundamental von KI-Systemen verändert wird. Das Schreiben von Computercode ist die Königsdisziplin im Silicon Valley. Es gibt nur wenige Menschen, die Programmiersprachen mit ihren komplexen Befehlsketten exzellent beherrschen. Seit Jahren gibt es einen Wettkampf um die besten Fachkräfte der Welt. Softwarehäuser wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet oder der Facebook-Konzern Meta zahlen für Spitzenkräfte deutlich mehr als 1 Million US-Dollar Jahresvergütung. Künstliche Intelligenz verändert nun das Verhältnis zwischen Computern und Menschen. Neue KI-Modelle können nicht nur Text auf Englisch oder Deutsch analysieren oder selbst schreiben. Sie beherrschen auch Programmiersprachen wie Python oder Java. Ein System, das Englisch und Deutsch versteht, kann auch in Python oder Java übersetzen. Bei den dutzenden Präsentationen, die Gozi und sein Team an diesem Tag halten, übersetzen die Systeme von Databricks in natürlicher Sprache geschriebene Sätze in komplexe Zeilen Computercode. Programme, die sonst in wochenlanger Arbeit entstanden wären, generiert die KI innerhalb von Sekunden. Dabei ist Databricks nur einer von vielen Anbietern, die KI zum Erstellen von Computercode einsetzen. Der wichtigste Manager in diesem Bereich heißt Thomas Domke und kommt aus Deutschland. Ein Co-Pilot für Softwareentwickler. Thomas Domke hat ein jungenhaftes Auftreten, hohe Stirn, schmale Nase und markantes Kinn. Computer hätten ihn schon immer fasziniert. Bereits in der Schule habe er angefangen zu programmieren, erinnert er sich, als ich ihn in der Microsoft-Zentrale in Redmond treffe. Domke stammt aus Deutschland und treibt in den USA einen ganz wichtigen Bereich der KI-Entwicklung voran. Den Einsatz von KI-Systemen zum Erstellen von Computersoftware. Nach Redmond folgen zwei weitere Gespräche. Eines per Videokonferenz und ein weiteres während der Technologiekonferenz TechCrunch Disrupt in San Francisco. Anfangs habe ich mit einem Commodore 64 programmiert, sagt Domke. Das klobige Gerät kam 1982 auf den Markt und leitete das Zeitalter der Personal Computer ein. Nach der Schule gründete Domke zusammen mit seinem Bruder sein erstes Unternehmen. Damals haben wir das noch nicht Startup genannt. Wir sind einfach zum Gewerbeamt in Kiel gegangen und haben ein Gewerbe angemeldet, erzählt Domke. Die Brüder entwickelten mit ihrem Unternehmen ToDoSoft ein Programm für Versicherungsunternehmen. Es war darauf spezialisiert, die Abläufe zwischen den Unternehmenszentralen und den vielen Maklern zu erleichtern. Das war ganz witzig. Alle 3 Monate haben wir Disketten verschickt, erinnert sich Domke. Sie hätten oft stundenlang im Büro gesessen, um die Software auf verschiedene Disketten zu verteilen. Heute könne man sich diese Zeit ohne Internet nicht mehr vorstellen. Wenn man Software programmieren wollte, schaute man in Bücher und Magazine, sagt Domke. Der Jungunternehmer schrieb sich an der Technischen Hochschule in Berlin ein und studierte technische Informatik. Danach verschlug es ihn zunächst in die Fahrzeugbranche. Beim Autobauer Daimler Chrysler schrieb er seine Diplomarbeit und arbeitete dort anschließend unter anderem an Fahrerassistenzsystemen und an seiner Dissertation. Nach einer Zwischenstation beim Zulieferer Bosch in Stuttgart gründete Domke wieder, darunter das Unternehmen Bitstadium GmbH. Die Firma konzentrierte sich darauf, Fehler in Computerprogrammen zu erfassen und zu dokumentieren. Damit zog sie die Aufmerksamkeit von Microsoft auf sich. Der US-Technologieriese kaufte kurzerhand die Firma aus Stuttgart auf. Und Domke selbst wurde Manager bei dem Windows-Konzern. 2015 zog er in die USA und in die Nähe der Firmenzentrale bei Redmond. Es war eine Phase des Aufbruchs für den Windows-Konzern. Gründer Bill Gates hatte Windows zum wichtigsten Betriebssystem der Welt gemacht. Schon kurz nach der Firmengründung hatte Gates das Ziel ausgegeben. Ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause. Was zunächst verrückt schien, hatte die Firma Ende der 2000er Jahre in Nordamerika und Europa weitgehend erreicht. Aber dann verspielte Microsoft die Spitzenposition im Technologiemarkt. Im Jahr 2000 hatte Gates den Chefposten an seinen Freund Steve Ballmer übergeben. Ballmer verstand sich als Einpeitscher, der die Teams innerhalb des Unternehmens zu immer mehr Wettbewerb anstachelte. Wenn Ballmer neue Produkte vorstellte, stand er schreiend und in nass geschwitztem Hemd auf der Bühne. Innerhalb von Microsoft galt er als cholerischer Chef, vor dem viele Mitarbeitende Angst hatten. Es herrschte eine Stimmung von jeder gegen jeden, es war furchtbar, erinnert sich ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter. Microsoft schien gelähmt. Das Betriebssystem Windows und die Office-Programme für Textverarbeitung, Word, Tabellenkalkulation, Excel und Präsentationen, PowerPoint, spielten der Firma zwar weiterhin viel Geld ein. Dafür verpasste Ballmer einen Trend nach dem anderen. Die Suche im Internet dominierte Google. Zudem hatte Microsoft den Sprung von PCs auf Smartphones verschlafen. Hier gab Steve Jobs mit seinem 2007 vorgestellten iPhone die Richtung vor. Google war es gelungen, mit Android das wichtige Betriebssystem für Smartphones jenseits des Apple-Ökosystems zu etablieren. Sowohl das iPhone als auch das Android-Betriebssystem waren im Moscone Center der Weltöffentlichkeit präsentiert worden. Ballmer versuchte im Jahr 2013 mit dem 7,2 Milliarden Dollar teuren Zukauf der Mobilfunksparte von Nokia den Befreiungsschlag. Doch Nokia war selbst angeschlagen. Die Übernahme der 25.000 Beschäftigten stellte sich als Fehlentscheidung heraus. Der Microsoft-Verwaltungsrat brach mit Ballmer. Der CEO musste gehen. 2014 übernahm der langjährige Microsoft-Manager Satya Nadella den Chefposten. Er wickelte zunächst den Zukauf von Nokia ab, mit einer Entlassungswelle, die es nie zuvor in der Geschichte von Microsoft gegeben hatte. Im ersten Jahr von Nadella als CEO wurden 18.000 Jobs gestrichen, im Jahr darauf weitere 8.000 Jobs. Als Domke in die USA zog, hatte Microsoft den ersten Schock nach dem Chefwechsel überstanden. Nadella forcierte Zukäufe und eine Neuausrichtung des Unternehmens. Microsoft sollte mehr werden als Windows. Domke stieg auf, kümmerte sich nach kurzer Zeit um einen anderen Zukauf des neuen Microsoft-Chefs, die Programmierplattform GitHub. Die Plattform funktioniert wie ein Online-Archiv für Computercode. Jedes Softwareprojekt hat seinen Platz. Hier werden alle Dateien und der Verlauf von Änderungen gespeichert. Das erleichtert das Aufspüren von Fehlern. Zudem hilft GitHub, Gruppen gemeinsam Software zu entwickeln. Änderungen können vorgeschlagen, gemeinsam diskutiert und schließlich umgesetzt werden. Hier hat GitHub Standards für die gesamte Community gesetzt. GitHub ist inzwischen das größte Archiv für Computercode. Heute kommt fast kein großes Projekt mehr ohne die Plattform aus. Das verleiht ihr große Macht. Der Durchbruch für die Firma war der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Denn die Massen an Programmcode auf GitHub waren ein wichtiger Baustein dafür, einem mächtigen KI-System das Programmieren beizubringen. GitHub Copilot heißt das Produkt. In der ersten Version war es ein einfacher Begleiter für Programmierer. Auf Befehl konnte er Computercode erstellen, ähnlich wie die Autovervollständigung von Sätzen in der Textverarbeitung. Aber das Programm wurde immer besser. In der neuesten Version, Copilot X genannt, kann das KI-System auf natürlich formulierte Sätze hin nicht nur einzelne Zeilen Code, sondern ein gesamtes Computerprogramm erschaffen. Softwareentwicklerinnen müssen sich nicht mehr an jeden Befehl erinnern. Ähnlich wie im Umgang mit menschlichen Sprachen kann das System auch von einer Programmiersprache in eine andere übersetzen. Die Software funktioniert so, als würde man einen Brief schreiben und von dem Programm Vorschläge für Sätze, Abschnitte oder sogar einen fertig formulierten Brief bekommen. Die Kunst besteht nicht mehr darin, Rechtschreibung und Grammatik zu beherrschen. Die Kunst ist es, das System richtig anzuleiten, Fehler zu erkennen und zu beheben. Der Copilot kann zum Beispiel meinen Code auf Sicherheitslücken untersuchen und diese beheben, sagt Domke. Das werde die Art des Programmierens verändern. Wir werden von Autoren zu Redakteuren. Das Wissen wird für uns bereitgestellt, aber wir müssen damit etwas anfangen, sagt Domke. Für den Manager steht das für eine neue Art des Arbeitens, die es Entwicklern ermögliche, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren, sagt Domke. Kunden würden in ihren Projekten schon rund die Hälfte des Codes vom Copiloten schreiben lassen, mit steigender Tendenz. Es gibt einen besonderen Grund, warum gerade bei Computerprogrammen die KI-Sprachmodelle so stark sind. Die Sprachen, mit denen wir Computer steuern, also der Code, sind letztlich die Sprachen der Maschinen. Aber kein Mensch ist dabei Muttersprachler. Selbst den genialsten Programmierern dieser Welt fällt es nicht leicht, sich in die Sprachen der Maschinen hineinzuversetzen. Sie ist und bleibt uns letztlich fremd. Bei KI-Sprachmodellen sieht das anders aus. Sie können eine Programmiersprache wie Python oder Java genauso lernen, wie wir Menschen Englisch oder Französisch. Das KI-System fungiert dann als Bindeglied. Wir können in einfachen Sätzen sagen, was wir von der Maschine wollen. Und das KI-System kann das in die Programmiersprachen der Computer übersetzen. Deswegen ist auch ein Bankmanager wie Larry Finesmith von der Technologie so begeistert. Denn sie kann auch ihm ermöglichen, Computerprogramme zu erstellen, ohne wirkliche Programmierkenntnisse. Damit liegen Softwareprojekte nicht länger ausschließlich in der Hand von IT-Fachleuten. Auch andere Beschäftigte einer Firma können mit wenigen Klicks Software produzieren. Mittlerweile tummeln sich viele Firmen in dem Bereich und versuchen, sich als Konkurrenz zu GitHub Copilot zu positionieren. Die Antwort von Amazon heißt Code Whisperer. Der Programmierspezialist Replit hat ein System mit dem Namen Ghostwriter auf dem Markt. Und etliche Startups haben eigene Lösungen entwickelt. Besonders spannend wird deren Einsatz nicht nur bei Großkonzernen, sondern auch bei Mittelständlern. Der radikal andere Ansatz des Facebook-Konzerns Meta. Ein riesiger Parkplatz umgibt die Firmenzentrale des Facebook-Konzerns Meta in der Stadt Menlo Park im Zentrum des Silicon Valley. Laut rauschen die Autos auf dem Highway 101 vorbei. Gründer Mark Zuckerberg hat ein ganzes Areal an der Bucht in Kalifornien für das Gebäude erschließen lassen und sich eine prominente Adresse ausgesucht. Das Hauptquartier von Meta hat die Adresse Hacker Way 1. Ende September 2023 lädt Zuckerberg das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zur jährlichen Kundenkonferenz in die Firmenzentrale ein. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen von künstlicher Intelligenz. Der Facebook-Konzern ist eine treibende Kraft des KI-Wettrennens. Software wie Facebook, Instagram und WhatsApp werden um KI-Assistenten erweitert, die in Gespräche zugeschaltet werden können. Produktchef Chris Cox hat am Kopfende eines langen Konferenztisches Platz genommen. Vor ihm auf dem Tisch dreht sich eine blaue Weltkugel, die von weißen Linien durchzogen ist. Sie steht für den Anspruch des Konzerns, ein Kommunikationswerkzeug für die gesamte Weltbevölkerung schaffen zu wollen. Wir wollen mächtige KI-Werkzeuge demokratisieren. Jeder soll sie nutzen können, sagt Cox. Dabei geht es dem Unternehmen unter anderem auch darum, die Nutzer länger auf Plattformen wie Instagram oder Facebook zu halten, um ihnen mehr Werbung anzeigen zu können. Auf dem Weg dahin ist Meta bei der Entwicklung der KI-Werkzeuge aber deutlich offener als seine Tech-Rivalen. Das zeigt sich auch bei Lösungen zum besseren Programmieren. Microsoft verkauft seine Programmierassistenten unter dem Namen GitHub Copilot. Meta hat hingegen im August 2023 einen Programmierassistenten mit dem Namen CodeLlama vorgestellt, der frei verfügbar ist. Das heißt, jede Entwicklerin und jeder Entwickler kann ihn herunterladen, an ihre oder seine Bedürfnisse anpassen und selbst weiterentwickeln. Meta wolle von den Chancen der offenen Softwaregemeinschaft profitieren, erzählt KI-Forscherin Angela Fan. So hat es der Meta-Konzern auch bei der Entwicklung der Technik für seine Serveranlagen gemacht, die inzwischen weltweit zu finden sind. Jeder konnte die Pläne dafür im Internet finden. Das führte dazu, dass die weltweite Entwicklergemeinschaft diese analysierte und Verbesserungen vorschlug. Davon profitierte wiederum Meta. Bei künstlicher Intelligenz macht es Meta nun genauso. Das ist eine direkte Kampfansage an Thomas Domke und sein Team bei GitHub. Wer dessen Copilot nutzen will, muss dafür ein Abo kaufen. Die Details der Software hält Domke geheim. Sie ist Teil des Produktgeheimnisses. Meta ist Nachzügler in dem Bereich. Der Copilot von GitHub gilt als die beste Programmierhilfe der Welt. Aber das Programm von Meta ist kostenlos und völlig frei anpassbar. Das könnte der entscheidende Vorteil werden, der Meta zum Durchbruch verhilft. Dabei handelt der Konzern von Mark Zuckerberg nicht selbstlos. Die Offenheit folgt einer klaren Strategie. Meta will einen Standard schaffen. Wenn möglichst viele Softwareentwickler die Meta-Systeme nutzen, entsteht ein Ökosystem von den besten Lösungen rund um das Angebot. Freie Programmierer sind bereits dabei, Schnittstellen zu programmieren, die dem Meta-Programm die neuesten Softwareprojekte beibringen. Davon profitiert Meta. Jede Schnittstelle, die für CodeLlama entwickelt wird, hilft auch den Programmierern bei Meta. Zudem bietet das Programm von Meta einen weiteren Vorteil gegenüber GitHub. Da es sich um freie Software handelt, können Kunden den Assistenten auch lokal auf ihrem Computer betreiben. Dadurch müssen keine sensiblen Daten über das Internet übertragen werden. Bei der Lösung von GitHub muss die Kundschaft schlicht darauf vertrauen, dass die Firma die sensiblen Informationen ihrer Nutzerschaft gut behandelt und nicht weiter nutzt. KI-Assistenten als Turbo für Mittelständler. Von dem Wettkampf der Tech-Giganten könnten auch deutsche Unternehmen profitieren. Daniel Schabo gerät ins Schwärmen, als er über den Einsatz von KI-Assistenten in der Softwareentwicklung im deutschen Mittelstand spricht. Die Entwicklerteams werden produktiver und schneller, sagt er. Es ließen sich komplexe Projekte realisieren, die andernfalls schwer möglich wären. Schabo leitet Körber Digital, den Digitalarm der Hamburger Aktiengesellschaft Körber. Die Firma begann als Maschinenbauunternehmen, Heute ist es ein Mischkonzern, der in Branchen wie Pharma und Werkzeugmaschinen, aber auch in der Herstellung von Toilettenpapier aktiv ist. Die Aufgabe von Schabo und seinem Team ist es, im Auftrag von Körber neue KI-basierte Unternehmen aufzubauen. Nie seien die Hürden für das Erstellen komplexer Software so niedrig wie heute gewesen, sagt Schabo. Nie waren die Chancen so groß, KI sei Dank. Über den Erfolg entscheide heute weniger, wer Heerscharen von Programmierern anwerben könne. KI helfe dabei, viele Aufgaben in der Softwareentwicklung zu automatisieren. Dafür werde es immer wichtiger, sich in bestimmten Bereichen gut auszukennen. Und darin seien viele Mittelständler aus Deutschland besonders gut. In der deutschen Provinz sitzen viele Weltmarktführer, sogenannte Hidden Champions. Sie sind die besten Hersteller etwa eines bestimmten Werkzeuges, einer bestimmten Schraubenart oder einer besonderen Kupferleitung. In ihrem Bereich sind diese Firmen Spitze. Dank neuer KI-Assistenten können sie ihre Fachexpertise nun auch mit Softwarelösungen kombinieren. Dabei nutzt ihnen ihr Fachwissen bei Nischenprodukten. Die besonderen Kenntnisse in der Softwareprogrammierung liegen heute nicht länger ausschließlich bei Giganten wie Google oder Microsoft. Mit KI kann jede Firma sie sich erschließen. Noch gäbe es zwei Strategien, wie sich die KI-Systeme am besten in der Softwareentwicklung einsetzen ließen, erklärt Schabo. Der eine Ansatz sei, brillante Programmierer noch besser zu machen. Aber von solchen Entwicklern gibt es nur ganz wenige, meint er. Die andere Strategie sei, den typischen Durchschnittsentwickler dank KI deutlich besser zu machen. Das sei vermutlich der Weg für den deutschen Mittelstand. Denn die Superkraft dieser Firmen sei ihr Spezialwissen in einzelnen Nischen. Das nächste Google wird es vielleicht gar nicht mehr geben, vermutet Schabo. Das Zeitalter der gigantischen Technologiekonzerne könne schon vorbei sein. Dafür könnten nun stärker kleinere Anbieter mit spezialisierten Lösungen übernehmen. Konzerne wie Google hätten zwar ausgeklügelte Lösungen für Unternehmen im Angebot, aber diese Lösungen seien so weit gefasst, dass sie für kein Unternehmen genau passten. Deshalb müsse immer noch nachjustiert werden. Dank KI ließe sich beispielsweise die perfekte Software für Friseursalons in Deutschland schreiben. Früher hätte sich die Entwicklung niemals gelohnt. Bisher war es sehr teuer, Software zu bauen. Das lohnt sich nur bei einem großen, homogenen Markt, um das Geld wieder einzuspielen. Aber das ändert sich heute, sagt Schabo. KI senke die Kosten. Das mache neue Lösungen möglich, wie beispielsweise die Spezialsoftware für Friseure in Deutschland. Trotzdem gäbe es noch ungelöste Probleme. Erstens sei nicht klar, auf welcher Basis die KI-Systeme trainiert wurden. Es könne passieren, dass im von den Maschinen geschriebenen Code urheberrechtlich geschützte Elemente enthalten seien. Denn beispielsweise ist der Code auf GitHub nicht vollständig frei verwendbar. Oft schränken Entwickler die Nutzung ein und untersagen beispielsweise den Einsatz für ein kommerzielles Produkt. Das zweite Problem wiege jedoch schwerer. Je komplexer die von der KI generierten Systeme würden, desto schwerer falle es Menschen, den Überblick zu behalten. Sie können schlicht die Kontrolle über den von den Maschinen programmierten Code verlieren. Es gibt noch viele Probleme und Fehler, sagt Schabo. Für mich ist das Potenzial der Technik aber klar. Es sei vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis ein verlässliches System auf den Markt komme, das die bisherigen Probleme überwinde. Wir erleben den Beginn einer Machtverschiebung. Seit Anfang des neuen Jahrtausends eroberte Software die Welt. Niemand perfektionierte dieses Spiel so wie die Technologiefirmen von der US-Westküste. Sie waren die Architekten der wichtigsten Softwareplattformen. Gleichzeitig stiegen sie zu den wertvollsten Firmen der Welt auf, die auch die höchsten Gehälter zahlen konnten. Eine Vergütung von mehr als $1 Million im Jahr ist im Silicon Valley keine Seltenheit. Heute bekommen jedoch auch Mittelständler aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg die Chance, ihr Fachwissen in einer Nische mit hervorragender Software zu kombinieren. Sie können vielleicht nicht $1 Million für Spitzenprogrammierer auf den Tisch legen. Dank KI-Assistenten müssen sie das aber auch gar nicht mehr. Das Schreiben von einfacher Software wird dank künstlicher Intelligenz nicht länger eine Spezialdisziplin sein, sondern wird sich von jedem erschließen lassen. Auf einen Blick. Hauptthema: Softwareentwicklung ist bislang aufwendig und teuer. Es ist äußerst anspruchsvoll, hochwertige Computerprogramme zu schreiben. Spitzenprogrammierer sind schwer zu finden. Künstliche Intelligenz ist besonders gut dazu geeignet, Software selbstständig zu schreiben. Warum das wichtig ist? Der Einsatz von KI-Assistenten macht das Entwickeln von Software deutlich schneller und preisgünstiger. Nicht nur große Technologiefirmen wie Microsoft, Amazon oder die Google-Mutterfirma Alphabet können künftig aufwendige Computerprogramme schreiben, sondern auch Mittelständler etwa aus Deutschland. Hintergrund: Neue KI-Assistenten sind in der Lage, menschliche Sprache in Computercode zu übersetzen. Dadurch können auch Menschen ohne jegliche Vorkenntnisse in Programmiersprachen Software entwickeln. Ausblick: Technologiefirmen liefern sich derzeit ein Wettrennen um die Entwicklung der besten KI-Programmierassistenten. Derzeit liegt Microsoft mit dem Programm GitHub Copilot vorne. Der Facebook-Konzern Meta gilt als aussichtsreicher Rivale und hat mit CodeLlama eine kostenlose Alternative auf den Markt gebracht.